Erster, ich stand am Meer und sah ein Tier aus dem Wasser kommen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Auf seinen Hörnern waren 10 Kronen und auf seinen Köpfen standen Namen, die Gott beleidigten. Zweiter, das Tier sah aus wie ein Leopard, seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen. Der Drache gab diesem Tier seine Macht, seinen Thron und große Autorität. Dritter, einer seiner Köpfe sah aus, als wäre er tödlich verwundet worden, aber diese tödliche Wunde wurde geheilt. Die ganze Welt war erstaunt und folgte dem Tier. Vierter, die Menschen beteten den Drachen an, weil er dem Tier seine Macht gegeben hatte. Sie beteten auch das Tier an und sagten, wer ist wie dieses Tier? Und wer kann gegen es kämpfen? Fünfter, dem Tier wurde ein Maul gegeben, um stolze Worte und Beleidigungen gegen Gott zu sprechen. Es bekam auch die Macht, dies 42 Monate lang zu tun. Sechster, es öffnete sein Maul, um Gott zu beleidigen, seinen Namen und sein Heiligtum sowie die, die im Himmel wohnen. Dem Tier wurde auch erlaubt, Krieg gegen die Gläubigen zu führen und sie zu besiegen. Siebter, es erhielt Macht über alle Völker, Stämme, Sprachen und Nationen. Achter, alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens des geopferten Lammes stehen. Neunter, wer Ohren hat, soll zuhören. Zehnter, wer andere gefangen nimmt, wird selbst gefangen genommen werden. Wer mit dem Schwert tötet, wird durch das Schwert getötet werden. Hier ist die Geduld und der Glaube der Gläubigen wichtig. Elfter, dann sah ich ein zweites Tier aus der Erde kommen. Es hatte zwei Hörner, die wie die eines Lammes aussahen, aber es sprach wie ein Drache. Zwölfter, dieses Tier übt die ganze Macht des ersten Tieres in dessen Gegenwart aus. Es bringt die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. Dreizehnter, es tut große Wunder, sogar Feuer lässt es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Vierzehnter, es verführt die Menschen auf der Erde durch die Wunder, die es im Auftrag des ersten Tieres tun darf. Es überredet die Bewohner der Erde, ein Standbild für das Tier zu machen, das die Schwertwunde hatte und wieder lebendig wurde. Fünfzehnter, dem zweiten Tier wurde erlaubt, dem Standbild des ersten Tieres Leben einzuhauchen, sodass das Standbild sprechen konnte. Es sorgte auch dafür, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Sechzehnter, es zwang alle Menschen, ob klein oder groß, reich oder arm, frei oder Sklave, ein Zeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn zu bekommen. Siebzehnter, niemand dürfte kaufen oder verkaufen, wenn er nicht dieses Zeichen hatte, das den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens trug. Achtzehnter, hier ist Weisheit gefragt, wer klug ist, soll die Zahl des Tieres berechnen, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und diese Zahl ist 666.